ein Traum und doch so nah. Und am Ende ist es still. Ein letzter Augenschlag ist zum großen Overkill. Es gibt nichts mehr zu tun und wie immer kein Zurück. Gehen all die Lichter aus, dann beginnt das Stück. Denn es macht high, es macht mich high, es macht mich high, also hör gut zu. Es macht mich high, es macht mich high, es macht mich high, also hör gut zu. Ein Traum ist greifbar nah, auf dem Weg zur Realität. In der ein kleiner Mann seine letzten Scheine zählt. Es gibt nichts mehr zu tun auf der Autobahn ins Glück. Gehen all die Lichter aus, spielt die ganze Welt verrückt. Denn es macht high, es macht mich high, es macht mich high, also hör du zu. Es macht mich high, es macht mich high, es macht mich high, also hör du zu.